Da war es jener Zwittercharakter, der schon die NS-Archäologen umgetrieben hatte, der das Grab spannend machte. Einerseits sah man es als mesolithisch an, also der noch Jägersammlerwelt zugehörig. Andererseits identifizierte man die Hacke als neolithisch, also aus der schon Bauernwelt stammend. Es konnte also, so die Hypothese, nur aus der Übergangszeit stammen und versprach damit Aufschluss über wichtige Forschungsfragen zu geben. Wann und wie hatte das in Europa mit Sesshaftwerden und Landwirtschaft begonnen? War das die eigene Erfindung der Menschen hier? Handelt es sich um Innovationen, die so erfolgreich waren, dass sie sich aus ihrem Ursprungsgebiet, dem fruchtbaren Halbmond Vorderasiens, wie ein Flächenbrand ausgebreitet hatten? Oder brachten Menschen aus der Ferne die neue Lebensweise mit? Somit schien die Schamanin Aufklärung zu bieten, wann in Mitteleuropa die sogenannte Neolithische Revolution stattgefunden hatte. Deshalb war die Altersdatierung des Dürrenberger Grabs so wichtig. Wie schon bei der Arierfrage interessierte die Tote als Individuum nicht. Diesmal ging das massiv auf ihre Kosten. Um das Grab mittels der C14-Methode zu datieren, wurden 1978 der rechte Oberarmknochen, ihr rechter Oberschenkel und das rechte Schienbein entnommen und nach Ostberlin in ein Labor geschickt. Seither sind die drei Langknochen verschollen. Aufmerksame Museumsbesucher erkundigen sich zuweilen, ob die Frau gleich mehrfach amputiert worden sei. Die Datierungsmethoden waren damals noch nicht so entwickelt, weshalb man heute unvorstellbar erscheinende Mengen an Knochenmaterial benötigte. Trotzdem verwundert es, dass gleich drei große Knochen ins Labor geschickt wurden. Heute werden alle entsprechenden Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit hin diskutiert. Dann erst erfolgen sie mit geringstem Eingriff und werden anschließend von den Restauratoren wieder sorgsam kaschiert. Für C14-Datierungen reichen mittlerweile Proben im Milligrammbereich. Deshalb haben sich im Rahmen unseres Projekts Holger Dietl und Jörg Orschied an die Nachforschungen gemacht, ob nicht vielleicht doch noch der ein oder andere vor über 40 Jahren nach Berlin geschickte Knochen zu finden ist. Eigentlich sollte selbst damals ein Oberschenkel für die Datierung gereicht haben. Doch die Hoffnungen sind gering, der Schamanin ihre verlorenen Knochen zurückgeben zu können. Sie wird Prothesen erhalten, passgenau, mit dem 3D-Drucker angefertigt.